Ob's das klärt? Geil, oder? Ja, sowas von geil, der Sound. Oh, wie der dröhnt. Wie der lärmt. Oh, geil ist es. Ja, sowas von geil. Boah, hört's euch das an. Hört's euch das an. Der Wahnsinn. Was so ein Sound. Oh, man geht gleich einer ab. Die Autobranche drängt auf ein Lärmrecht. Sound als Marken-DNA frisch aus dem ESES, dem Exterior Sound Enhancement System. Sportliches Röhren, Dröhnen, der virtuelle Klappenauspuff-Sound über das Lautsprechersystem. Sound als emotionaler Identitätsstifter, Dynamikgaukelei, wenn's der Antrieb nicht schafft. Mehr Wurm, gleich mehr Freude am Fahren. Kein Sound gleich kein Proll. Ist ja auch traurig, wenn die Fußgängerschaft dem alten Ascona B mit Lex-Maulanlage hinterherguckt und den hochmotorisierten Porsche, AMG, Audi, BMW, völlig egal, keines Blickes würdigt, weil er quasi geräuschlos vorbeizieht. Wie mag sich da das Fahrzeugführende fühlen? Oder nennt man das jetzt Fahrzeugführi? Unbeachtet, wertlos, ignoriert. Psychische Belastungsfaktoren für Wichtigtuende. Schon in den 90ern grassierte das Motto »Loud is out«. Wer was auf sich und sein Auto hielt, hatte Leistung, Drehmoment und einen moderaten Motorensound. Lärm macht nur untermotorisierte Wichtigtuer mit Turboaufkleber am Heck. Lärm macht wissenschaftlich erwiesen krank und nervt. Lärmvermeidung durch Elektromobilität wäre ein Fortschritt für die Gesundheit der Menschen. Nicht jedoch für Poser, Minderwertigkeitskomplexierte und andere Angeber. Andererseits, wenn so ein ESES in Fahrzeugen erlaubt würde, könnte man da auch wie im Handy eigene Sounds hochladen? Falls ja, hätte ich schon Ideen für großvolumige, laderaumfüllende Subwoofer mit Langhubmembran an ordentlichen Verstärkern, die ausschließlich nach hinten abstrahlten. In E-Pickups mit Hochleistungsakkus und großen Rückspiegeln. Letztere, um die Wirkung des Infraschallsounds in den angstverzerrten Gesichtern der ESES-Prolls zu sehen. Sehen wir nicht einer rosigen Zukunft entgegen? Herzlich willkommen hier im Lärmstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 250, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Jetzt mal ehrlich, tut dat not, dat dat so laut is? Ich mein, Autos und Motorräder dürfen jederzeit durch die Siedlung lärmen, aber deren Lenkende regen sich auf, wenn du morgens gegen 5 den Laubbläser anmachst. Das wäre übrigens auch noch ein cooler Sound für eine Zoe oder andere Kleinstromer. Kettensäge, Laubbläser oder Vertikutierer. Das kann dem Fußgänger doch egal sein, was da vermeintlich kommt. Hauptsache, es wird gehört. Ich würde mir einen Ausschnitt vom Soundtrack von Apocalypse Now hochladen. Wagner, der Ritt der Walküren mit Hubschrauber-Sound. Da weiß direkt jeder, wer da kommt. Identitätsstiftend. Den lassen wir mal vorbei, der liebt den Geruch von Napalm am Morgen. Und wieso auch nicht? Die BMWler kooperieren angeblich laut Heise mit Hans Zimmer. Vielleicht kriegen die diesen Sound aus Gravity, als ob Weltraumschrott einschlägt. Nee. Dann doch lieber den Teppichklopfer-Sound eines Yuis. Da lohnen sich endlich mal diese Subwoofer im Kofferraum und der Aufkleber auf der Heckscheibe. Schöne neue Autowelt. 250 Podcast-Folgen und man hört mir immer noch zu. Danke dafür, ihr seid die Besten. Ein Jahresrückblick 2025 gibt es nicht. Wer den will, darf sich gern und gegebenenfalls nochmals die Konserven 210 bis 248 anhören. Nachhall aus ehemals Konserven gab es zu meinem Bedauern keine. Dies nebst der Umstände ist wirklich bitter und definitiv ein Schatten, der über dem Podcastjahr 2025 liegt. Mehr ist zu 2025 eigentlich auch nicht zu sagen. Einen Jahresvorausblick kann ich machen. Es gibt eine neue Küche, das Haus wird ausgegraben, ich mache eine Live-Experience mit Faktencheck und Nordseetaufiere auf einer ostfriesischen Insel. Mutmaßlich selbstverständlich, man weiß ja nicht, was tatsächlich kommt. Auch möchte ich dieses Jahr mehr Musik machen. Ob ich dazu komme, weiß ich noch nicht, aber falls, werde ich eure Ohren damit belasten. Und nein, es werden noch keine ESE-Sounds. Gern weise ich nochmals darauf hin, dass ich mich über analoge Postkarten freuen würde. Diese Pappdinger mit Bildern auf der einen Seite und Geschreibsel auf der anderen. Die ältere Gehörschaft erinnert sich mutmaßlich und an den Geschmack von Briefmarken. Ja, ich weiß, die sind mittlerweile echt teuer, aber dafür auch wertvoll und fänden ausreichend Würdigung und einen Platz im Studio. Lasst mich nicht betteln. Am Sonntag sind wir zumindest lavalieren gegangen. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 11.01.2026. Ich befinde mich in Lindlar, lavalieren beim Schrittieren. Das ganz normale Sonntagsprogramm und... Ja, es ist herrliches Wetter. Minus 5 Grad ungefähr. Die Sonne scheint, überall liegt Schnee, die Straßen sind gestreut, teilweise sogar schon trocken. Es ist halt ein bisschen knackig an den Beinen, an den Ohrenspitzen. In der Sonne geht's, aber mal gucken. So, die Holde muss noch was erledigen. Mal sehen, sie glaubt etwas verloren zu haben. Vielleicht hat sie es aber auch irgendwo stehen lassen. Aber ich sehe sie schon am Horizont. Geht gleich los. Mit spazieren, hoffe ich, glaube ich, sehe ich, weiß nicht. War sie's oder war sie's nicht? Ja, da wo Schatten ist und die Straße nass war, da ist noch Eis, könnte man auf die Schnauze fliegen, aber muss man halt ein bisschen aufpassen. Da wird man schneeblind. Ja. Du nicht, du hast ja eine Sonnenbrille. Ja. Naja, ich habe einen Schirm von der Kapp. Hell haben sie es hier. Mann, Mann, Mann. Und der Wind zieht in die Augen, weil frisch. Wir spazieren südlichen Hang rauf, hinter den Tennisplätzen, Schnee auf Eis. Wie jedes Jahr liegen hier oben an der Doppellinde die Böller, Batterienreste von Silvester. Und man kann schön sehen, wie an den Hängen die Kinder rodeln. Ja, der Wind ist fies. Geht ordentlich in die Augen. Fangen die Äuglein an zu tränen. Dann läuft die Nase und hört sich alles ganz schlimm an. Aber sehr, sehr schön, ne? Ja. Toll. Ja, auch der Skiurlaub. Ah. Kinder können ja gerne mit ihren Eltern im Skiurlaub fahren. Ja, dann hat man hier seine Ruhe. Ich finde das ja auch genial hier, wenn hier so ein super Wetter ist, also es ist ja eigentlich herrlich und jetzt, wo der Wind quasi nicht so pfeift, geht's ja. Also würde er jetzt ordentlich pfeifen, dann hätte ich das Problem, dass mir die Ohren abfrieren oder so. Aber ja, so tränen die Äuglein ein bisschen. Ob der gleißenden, glitzernden Helligkeit. Aber es ist doch schön, wie der Schnee glitzert. Guck dir das an. Mann, Mann, Mann. Das sehe ich auch trotzdem. Ach, ist das so? Ja. Und das sieht alles so schön weiß aus, auch die Hausdächer und... Ja, wenn das so liegen bleibt und die Straßen frei sind und so, ist das ja auch nicht. Ja. Dann finde ich den Winter auch schön. Also eine Menge Leute am Start, ne? Also jetzt für 12 Uhr. Ja. Guck mal, da unten stehen welche, da gehen welche. Da sind ja ganze Gruppen. Ja, Horden. Horden, marodierende Horden. Spaziergehende. Aber viele kommen aus dem Wald raus, das heißt... Wenn wir in den Wald reingehen, ist Ruhe. Hier liegt auch noch Knallergerümpel. Ja, da, aber siehst du, die da vorne gehen auch in den Wald. Aber so ist es. Und natürlich jetzt im Winter mal ein sehr schönes Fotomotiv, das Johanneskapellchen. Gibt es dann mutmaßlich auch im Block. Oben her. Das meintest du, da werden die Wege aber sehr schmal, ne? So, und? Ach, da probieren wir mal aus. Kann man doch mal gucken. Kürzlich hat jemand im Fediverse ein Foto gepostet vom Dorumer Leuchtturm von der Campingplatzseite aus. Und da siehst du halt den ganz langen Steg und dahinter geht die Sonne unter und das sah also richtig schön aus. Und dann habe ich auch ein paar Bilder von Dorum hochgeladen. Nämlich damals aus der Zeit, wo halt Schnee war. Also, wo wir quasi auf dem vereisten Watt gestanden haben. Das war auch toll. Ja, und jetzt habe ich das Video wieder gefunden, weil neuer Rechner, neues Glück. Boah, das sieht auch klasse aus hier, ne? So mit den ganzen verhangenen Zweigen. Sehr, sehr schön winterlich hier. Das im Winter? Ja, das im Winter, das hat total was. Das ist ja gnadenlos schön. Da lohnt es sich wirklich mal hierher zu gehen. Das ist den Leuten auch besonders kalt, ja. Das Winter ist es. Ja, das ist ganz wichtig. Nee, und dann habe ich halt das Video wiedergefunden, wo wir da auf dem Eis waren. Und auch wo dann an der Wassergrenze sich da diese Eisschollen getürmt haben. Das Eis zerstoßen wurde von Kindern. Ja, auch da. Also es war schon toll. Das war aber zu lang, das habe ich nicht hochgeladen. Aber da möchte ich im Winter auch noch mal hin. Vielleicht auch noch mal. Genau, da dachte ich auch dran. Wie damals über Silvester, noch mal über Silvester. Mit ein bisschen Glück, wenn da dann Schnee und Eis ist, aber ja, das hatte was. Aber hier sind wir nicht die Ersten, die hochgehen. Die waren hier sogar mit dem Fahrrad. So, der Berg ist geschafft. Wir sind jetzt oben auf der Kuppe. Hier liegt was mehr Schnee. Es ist diese Kuppe, wo die Kifferhütte stand, bevor sie abgefackelt wurde. Schnee auf Eis. Die Sonne hier oben taut gerade den Schnee auf den Ästen ab. Der liegt da 3 cm hoch, 2-3 cm hoch. Und dann fallen immer wieder dicke Flocken runter, was aber halt nur Astschnee ist, aber es sieht trotzdem genial aus. Der Kontrast zwischen den beschneiten Ästen, dem dunklen Untergrund und den bewaldeten Höhen, teilweise noch mit Schnee bedeckt, teilweise schon abgetaut, das ist schon klasse. Da hat es sich doch gelohnt, hierher zu gehen. Und dann noch die skurrilen Bilder, die dadurch entstehen, dass Brombeerranken von Schnee bedeckt sind. Lauter kleine, dunkle Bögen mit weißen Hauben. Das ist schon toll. Ja, Winter hatten wir lange nicht mehr in der Form so wie jetzt. Mit so schön Sonne, das hat was. Da geht man gern spazieren. Auch die Zäune hier, die sie um die Neupflanzungen gemacht haben, die sind auch schneebedeckt. Das sieht auch ganz klasse aus. Ja, es hat sich gelohnt, hierher zu gehen. Hier ist ja auch noch okay. Gleich. Ja, da gleich ist nicht mehr viel. So, warte noch mal kurz. Da Kifferhütte. Beziehungsweise die Fläche, auf der sie stand. Aber das sind hier locker 15, 20 cm, ne? Die jetzt auch zum Teil zusammengefallen sind, weil es ja unter der Woche mal warm war. Die Spannung steigt. Leicht nach vorn geneigte Pinguinschritte. Das Profil hält. Nee. Ja, die Mountainbiker sind hierher gefahren. Und hier im Wald selber, da schneit es die ganze Zeit. Es fisselt also richtig dunstig. Die Sonne kommt durch. Das sieht auch total klasse aus. Ich weiß nicht, ob die Knipse das so mitnimmt. Die macht das zu scharf. Leider. Nee, das ist so dieser Sonnendunst. Und überall fisselt hier die Luft, weil sich winzige Schneepartikel ablösen und vom Wind hier durchgetrieben werden. Aber toll. Wenn ich mir jetzt überlege, da sind ja diese Leute, die ich verbringe den Winter auf Malle, weil das ist viel schöner als hier. Scheiß Schnee, scheiß Kälte. Ja. Aber denen entgeht sowas eben, ne? Mal so ein herrlicher Kaiserwetter-Wintertag. Da gerate ich ins Schwärmen. Ihr hört das, ne? Ihr hört das. Ja, ihr hört das. Aber muss ja auch mal sein. Und auch an Beinen, wenn man sich jetzt bewegt, ist gar nicht mehr so kalt. Füße sind jetzt auch warm. Aber wie gesagt, hätten wir Wind, dann wäre es scheiße. Ah, nee. Hätte ich lieber einen Rentner-Winter auf Hörte. Oder auf Menorca. Oder auf den Azoren. Oder... Ja, da wo es warm ist, wo nicht ballermannisiert wird. Nee, ist schon richtig. Und da, wo du nicht so viele Touris hast. Also Azoren würde ich gerne mal ausprobieren. Allein, weil ich neugierig bin und dann sagen könnte, hey, wir haben den, was weiß ich, wievielten Dezember in was wälz ich welchem Jahr. Ich befinde mich gerade auf der Azoreninsel XY und schaue live für euch, wo das Wetter herkommt. Das wäre doch mal eine Ansage. Und wenn sich dann wirklich mal so ein Sturmtief zusammenbraut, kann ich sagen, so, Sturmtief, jetzt mal fix, ab nach Deutschland, zackig. Und dann kann ich sogar sagen, ich hab's euch geschickt, aber hey, dann schon lieber dieses Jahr mal nach Ostfriesland. Da wollte ich sowieso mal gucken. Es gibt da ja diesen Podcast Friesenzeit, wo der Protagonist Sagen und Geschichten aus Friesland erzählt. Wenn wir schon mal da in der Gegend sind, vielleicht fahren wir da mal vorbei, wenn der mag. Falls er nicht mag, okay, kann man mal gucken. Aber selbst hier im Wald liegt ja ordentlich Schnee. So, Leute müssen auch mit Zusatzschuhen abschließen, wenn da was passiert. Ja gut, das ist bei jedem Skater, bei den Parkourleuten. Vorsicht, jetzt hier die Treppe ist scheiße. Hä? Besser als sich dieses Geländer hier in den Magen zu stoßen, weil das hier so abgeknickt ist. Ja, die Treppe, die müsste man mal vernünftig machen. Also das ganze Laub runter, damit das gerade Stufen sind und nicht einfach nur so eine Schräge. Ich habe gestern vorgestern auf der Arbeit unsere Fluchtwegtreppe mal enteist. Die war auch, haben wir Montag auch nicht alles weggekriegt. Und gestern war ja so ein bisschen am Tauen. Da habe ich mal mit die Wald die Krempe mal runtergeschlagen. Vorbildlich. Hast du einen Plastikschieber oder eine richtige Schaufel? Ich habe einen Kinderplastikschieber genommen, weil der sich leichter setzen ließ. Ach, besorg dir mal eine Scharre. Ja, ich müsste mal so einiges besorgen. Weil unsere Scharre, die hat, glaube ich, runde Kanten, aber da brauchen wir auch mal eine neue. Und für nächstes Jahr brauchen wir mal eine neue Schaufel, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber irgendwelche Schaufeln, die man nicht mehr brauchen kann, vielleicht, weiß ich nicht. Ich will eine gescheite haben. Und die wir jetzt haben, die ist eigentlich ganz gut. Aber auch eine aus Alu mal, wenn du richtig Kack hast. Aber wenn der Vorgänger immer meinte, mit einer Aluschaufel Eis wegkloppen zu müssen, dafür ist Alu halt nicht ausgelegt. Dafür brauchst du eine Scharre. Und die sind aus Stahl. Das ist so anstrengend mit dem Schnee. Auf dem Eis. Nee, ich fand es im Schnee schlimmer. Ich habe heute schon so viele Beinübungen gemacht, dann Füße wieder so hochheben, ist jetzt anstrengend. Also, wir halten fest, ja. Du machst Sport, ja. Und der verhindert, dass du weiterhin alterstauglich bist. Naja, ja. Eine Stunde später. Grundsätzlich soll er ja dafür sorgen, dass ich fitter bleibe. Aber nur bei sinnvollen Wetterverhältnissen oder was? Wie gesagt, eine Stunde später ist halt schwierig. Ich glaube, es sind jetzt zwei. Gut. Locker. Ich bin ja auch schon eine Stunde unterwegs. Also. Was haben wir denn jetzt? 1:15. Und 10:15 bist du von deinem Sport losgekommen. Und sind das jetzt 3 Stunden. Gut. Und wir laufen seit 1:50. Dann hast du 2 Stunden zum. Seit 1:50. Ja. Ah, wird man fast schneeblind hier. Hier auch? Hä? Hier auch? Ja, es ist dieses helle Blau. Aber es liegt vielleicht auch an den Tränen auf der Pupille. Okay. Die leicht vereisende Tränenflüssigkeit. Also das Ganze hat einen Blaustich. Von der Farbe her. Es war interessant, wenn du. Mach ich schon mal im Büro. Mache ich die Augen zu und gucke so Richtung Sonne, wenn die bei mir so durchs Bürofenster kommt. Ja. So einen Moment. Und dann wird das ja erst gelb und dann so richtig dunkelrot. Ja. Oh, guck mal, was haben hier die Schweine gewühlt? Ist ja der Knaller. Nee, und dann wird halt alles so richtig, bis das richtig rot leuchtet. Mhm. Und dann drehst du dich weg, guckst auf eine weiße Tapete und machst die Augen auf. Alles blau. Ganz toll. Braucht dann einen Moment, bis er wieder reguläre Farben hat. Marodierende Horden. Da nutzen aber viele dieses schöne Wetter. Aber guck mal, da ist ein kleiner Teil vom Schlosspark aufgetaut. Und da sind die ganzen Enten. Und die haben sich alle bis dahin zurückgezogen, weil irgendwelche Leute auf der Insel sind. Aber die Piste hier, Nee, aber Spikes auf der Diva und dann hier mal richtig, also abgesperrt, keine Leute und so. Aber die Piste, die, das wäre doch hier echt mal geil. Wurm. Aber es sind wenig Flugzeuge, ne? Wenig Flugzeuge. Und unten auf der Straße ist auch wenig los. Meinst du? So nach dem Motto, Angst fressen Seele auf. Der Schneemann ist weg. Oder war der nicht hier? War da einen weiter? Das heißt, wenn irgendein Held war mit Sicherheit und hat ihn kaputt gemacht, weil er es kann. Wir haben ja eine Menge Bänke hier. Wenn man so guckt, ne? Außer am Weinfest. Da ja, die sind ja auch weit weg. Hätte sich auch irgendwo zusetzen können. Ja. Hätte. Vielleicht dieses Jahr. Wenn keiner da ist, den man kennt, dann müssen wir dieses Jahr was früher hin. Siehst du, die sind ja alle schon eine Stunde vorher da und reservieren sich Plätze. Ich könnte ein Handtuch mitnehmen. Ja. Legen wir ein Handtuch auf eine Bank, mal gucken, was passiert. Ja. Weil hier schön die Sonne drauf knallt. Müssen wir auf die Randgebiete ausweichen. Aber das ist es ja. Weißt du, eben ganze Zeit Steilhang, Berg runter, Berg rauf, alles kein Problem. Hier gerade Straße, flapp. Das ist festgetreten, ja. Ja. Dann zack, verstorben. Mal wer hier überall diese Limo verschüttet ja, hat, ich ne? Ich weiß auch nicht. An jeder Ecke ist hier Limo verschüttet. Überall. Ja. Und am Montag sollte dann der Regen auf dem Permafrostboden der letzten Tage gefrieren und Deutschland in ein Blitzeischaos stürzen. Montag, der, ich glaube, 13. Januar. Es war der 12. 2026. Mein Auto liegt unter einem Eispanzer. Unschön. Nasser, pappiger Schnee. Das wird ja was geben. Ja, heute soll dieses Tief noch mal zuschlagen. Wir sollen möglicherweise Glatteis haben. Irgendwo titelte jemand: Gefahr für Leib und Leben! Blitzeis legt Deutschland lahm! NRWs Schulen blieben geschlossen, Distanzunterricht war angesagt. Tja, schauen wir mal, ob dem wirklich so ist. Und wer nicht unbedingt raus musste, sollte zu Hause bleiben. Beziehungsweise ansonsten ganz vorsichtig fahren. Oder so. Oder so ähnlich. Das schrie quasi nach einem Faktencheck. Zumindest für Lindler NRW. Doch hört selbst. So. Ja, mal gucken, wie es mit dem Fahren ist. Der Berg geht gut. Es ist eine ganz dünne Schneedecke, so wie ich das sehe, auf Eis. Das ist noch nicht extrem zusammengefahren. Wie gesagt, Nebenstraße, ich mache mal einen Bremstest. Ja, ABS schlägt rein, aber er bremst. Ja, das könnte streckenweise hier gestreut sein. Sie werden es wohl gesalzen haben, aber es ist trotzdem noch so ein Schmier drauf. Also man weiß nie, ist da was drunter oder nicht. man vielleicht mal nicht so heizen, ne? Das weiß man ja dann immer nie. Da unten fährt gerade wieder ein Streufahrzeug. Das ist aber nur so ein Trecker mit so einem Streutrichter hinten drauf. Aber da ja eigentlich Schule zu ist, na, die Wege werden sie wohl trotzdem machen. Das ganz Schlimme ist, es ist hier ziemlich feucht drin im Auto. Die Scheiben beschlagen. Also das Eis auf den Scheiben hat gerade eben angezogen. Es ist jetzt 6.05 Uhr und die Holde meinte, wäre alles schicki. Und eine halbe Stunde später war halt alles dicht. Für die Nachwelt Superbenzin E5 kostet 1,75 Euro heute Morgen. Und ja, der streut mit seinem Trecker hier den Bürgersteig. Ach, Gehsteig heißt das ja. Ist ja auch für Nichtbürger, stimmt. Gehsteig, Gehweg. Wie gesagt, die Straße ist schön nass hier im Ort. Also gestreut haben sie. Da wir gestern ja diese minus 5 Grad hatten, könnte der Boden selbstverständlich noch gefroren sein. Das heißt, da wo das mit dem Salz nicht so super funktioniert, haben wir dann möglicherweise noch immer das Glatteisproblem. Aber so wie die hier alle fahren, so schnell, gehe ich mal davon aus, wenn sie nicht gerade aus dem Ort sind, haben sie keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber das geht hier wirklich. Also in Lindlar hat der Streudienst diesmal nicht versagt. Nur macht er nichts. Wir kommen ja gleich aus Lindlar raus. Kreisel am ehemaligen Krankenhaus. Da liegt noch ein bisschen mehr. So, und der sogenannte Lidl-Kreisel. Was ist hier? Ölspur? Also, wir haben jetzt hier Ortsausgang. Es ist gestreut, aber es soll hier auch eine Ölspur geben. Na dann, Wolfsschlade. Entweder Lindlar ist durchgefahren bis zum Industriegebiet oder der Kreis hat hier schon die Kreisstraße gestreut. Das ist natürlich auch nett, aber dennoch. Das kann alles sein. Ich hatte hier schon mal meine Erfahrung mit einem Geländewagen auf Eis. Frei nach dem Motto, ich habe es nicht gemerkt. Ja, auf den Brücken sieht es schon ein bisschen komisch aus. Ich habe es nicht gemerkt. Aber eine Dame vor mir, die hat es gemerkt, hat sich dann gedreht. Nee. Hier ist dann auch Feierabend. Hier ist dann auch so ein Schmier drauf. Da kommt ein Held. Ein kleiner Wagen. Der brettert hier ganz ordentlich rauf. Aber das könnte hier glatt sein. Ja. Also auf den Kuppen ist es Schneematsch. In den Senken ist es Wasser. Wir haben hier sehr schöne Schneeverwehungen auch, wie das aussieht. Aber das ist, da ist eine Sonde. Remshagen wird auch gerade gestreut. Da kommt der Schneepflug raus oder das Streufahrzeug. Hier ist glatt. Industriekreisel. Ich habe jetzt vor mir einen LKW. Das ist gut. Die Scheibe ist auch total versalzen. Meine jetzt. Das ist auch gut. Denn das bedeutet ja, wir haben Salz. Wäre ich mal dezent hinter ihm herfahren mit ausreichendem Abstand, weil wenn der es schafft, dann sollte das hier überhaupt kein Problem sein. Wir fahren jetzt 50, die K19 runter. Aber erstmal oberer Teil, wir sind noch lange nicht bei der Deponie. Und dann schauen wir mal. Jetzt legt er zu, jetzt fährt er 70. Abfahrtdeponie. Schneematsch. Eventuell Glätte. So, der LKW ignoriert das Stoppschild. Das macht er öfter, denn den habe ich morgens öfter vor mir. Leppetalstraße, auch voller Schneematsch. Und der Schnellenbacher Berg, ja, da ist es ein bisschen angezogen. Den heizen wir mal nicht. Früher war das ja mit dem Licht ein bisschen anders, ne? Also früher gab es ja noch die Nicht-LED- oder Projektorlampen, die eine gewisse Wärmestrahlung hatten. Und da hatte man dann auch eine bessere Beleuchtung. Denn wenn so ein Wetter war und es war Eis oder Beschlag oder irgendwas angefrorenes, vorne auf der Streuscheibe, dann war es kein Problem. Dann war das nach einer Weile weg. Wegen der Wärme, das taute ab, das war kein Akt. Aber heutzutage bei diesen Plexiglasscheibchen und dahinter kaum Wärme, ja, da bleibt es dann eben. Und das ist doof. Das heißt, mein tolles Licht ist ziemlich bescheiden, um es mal so zu sagen. Aber hey, irgendwas ist ja immer. So, jetzt bin ich am Ziel angekommen. Das war's dann. Bis später. Und wieder war die Elefantenmücke größer als die Porzellanschublade. Zuweilen habe ich das Gefühl, wir leben in amerikanischen Verhältnissen. Als hätte man Angst, verklagt zu werden, wenn die unmündige Bevölkerung nicht ausreichend informiert würde. Die Kölnische Rundschau: Glatteis bremst in NRW den Verkehr. Polizei lobt vorsichtige Autofahrer. Der Deutschlandfunk: In weiten Teilen Deutschlands auftretendes Glatteis hat zunächst nicht zu flächendeckenden Beeinträchtigungen geführt. Nur der Westen, also der Westen, tief im Westen, also der Westen, der schrieb: Extremwinter in NRW spitzt sich zu, Schulen bleiben zu, auch Sparkasse und Zoos reagieren. Weiter im Verlauf heißt es: Die Winterwalze rollt auf NRW zu. Sowie: Winter hält Westen weiter im Griff. Eigentlich sollte es jedem klar sein, dass Regen auf dem Boden einer mehrtägigen Frostperiode zu Glatteis führen könnte. Genau, könnte. Denn so viel war es dann hier im Oberbergischen doch nicht. Wie ich lesen konnte, 2 Unfälle. Ja, das war's dann. Aber hey, wir sind das Oberbergische, wir. Wir sind halt der Südwesten NRW oder der Südwestzipfel Oberbergs oder eigentlich der Südostzipfel Rheinbergs damals vor 1975. Naja, ich möchte damit nicht kleinreden, dass es in manchen Regionen hier in Deutschland echt problematisch war, besonders im Norden und nachher auch im Süden. Osten, keine Ahnung, das kommt dann wohl noch oder auch nicht. Und ja, vielleicht schneit's ja auch in 1-2 Wochen wieder. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Mehr Sorgen hätte ich eigentlich vor Gewittern mit Hagel, aber auch das wird uns dieses Jahr nicht erspart bleiben, mutmaße ich, sind ja alles Mutmaßungen. Nein, aber was Zeitungen und Nachrichten dann immer so bringen. Ja, erst wird das große Chaos ausgelobt und dann ist es eben doch nichts. Vielleicht mal vorher drüber nachdenken, bevor man hier überall Panik verbreitet für Nüsse. Aber was weiß ich schon. Egal, kommen wir zu was anderem. Denjenigen unter euch, die schon öfter unsere Lavalier-Schrittierergüsse hörten, ist mutmaßlich nicht fremd, dass es in Lindlar einen Waldspielplatz gibt. Damals, TM, nach dem Erstbau, hieß er Abenteuerspielplatz, aber seit irgendwelchen Sanierungen in der letzten Dekade Waldspielplatz. Dieser Waldspielplatz wird viel genutzt. Es gibt einen Kletterturm, eine Rutsche, eine Seilbahn, eine Nestschaukel und. Zumindest bis zum 14.01.2026, denn in der Nacht zum 15.01.2026 wurde der Spielplatz verwüstet. Wie man in der Oberbergischen Volkszeitung vom 16.01.2026 lesen konnte, muss ein schweres Fahrzeug oftmals gegen die schweren Holzkonstruktionen gefahren sein. Es gibt Mutmaßungen, dass die Verwüstungen mittels eines Radladers vorgenommen worden sein könnten, der bei einer ortsansässigen Firma entwendet wurde. Strafanzeige ist gestellt, die Polizei ermittelt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 30.000 Euro. Ob die zerstörten Spielgeräte in Anbetracht der aktuellen Haushaltssituation repariert und/oder ersetzt werden können, ist fraglich. Wer bitte macht sowas? Komm, lass mal den Radlager da klauen! Warum? Wir können damit den Abenteuerspielplatz zerlegen. Warum? Nur so. Das Ende vom Lied: Kletterwand mit Kletternetz, Hangelleiter, Spielzeugturm, Nestschaukel, Kettenschaukel, massiv beschädigt bzw. komplett zerlegt, das Gelände mit Reifenspuren übersät. In den sozialen Medien werden Spendenaufrufe laut, aber es sollen erst einmal die Ermittlungen abgewartet werden, zumal man im Winter nichts überstürzen wolle. Zu gegebener Zeit werde es gegebenenfalls eine Einladung für Helfende und Spendenwillige ins Rathaus geben. Tja nun, nichtsdestotrotz haben wir von der sonntäglichen Standardrunde einen Abstecher gemacht. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 18.01.2026 und ich befinde mich unterhalb des Abenteuerspielplatzes hier in Lindlar auf dem Trimdichpfad. Und ich werde jetzt gleich auf den Spielplatz gehen, um ein paar Fotos zu machen, wegen der Vandalen, die da laut Zeitungsberichten gehaust haben. Ja, und es macht keinen guten Eindruck. Es ist hier alles mittlerweile mit Bauzäunen eingezäunt. Katastrophe. Ein paar Kinder spielen noch mit der Seilbahn, die scheint es wohl schadlos überstanden zu haben. Und hier ist auch schon aufgeräumt worden, so wie ich das sehe. Also die Bruchstücke von der Nestschaukel sind weggeräumt. Man hat ja den Balken, der gesplittert war, abgesägt, damit da nichts weiter passieren kann. Auch das kleine Gerüst hier, die reguläre Schaukel, wurde abgesägt, damit hier keiner mehr dran schaukelt oder es zumindest versucht. Des Weiteren das Klettergerüst mit der Rutschstange, dem Kletternetz und auch der Kletterwand macht einen sehr traurigen Eindruck. Ja, ist schon der Knaller, was man sich hier geleistet hat. Wahnsinn. Die Rutsche und die Seilbahn sind aus Stahl. Mutmaßlich hat es da nicht geklappt. Wobei, da sind seitlich an den Sprossen auch Schabemerkmale. Also es könnte sein, dass da, wenn es denn ein Radlader war, man versucht hat, mit dem Radlader daran irgendwas zu machen. Aber es hat wohl nicht geklappt. Zum Glück wenigstens das. Ein Trauerspiel. Ich weiß nicht, was den Menschen vorgeht, sowas zu tun. Einfach sinnlos Sachen auf die Weise kaputt zu machen, ist das absolut Letzte. Dann hört bei mir auch jegliches Verständnis auf. Ich kann nur hoffen, dass man die Leute kriegt und entsprechend bestraft. Und ja, ich hoffe, dass sie nicht mit, oh, wir hatten einen über den Durst getrunken oder wir standen unter Drogen und kriegen deswegen mildernde Umstände. Nee, ich bin schon der Ansicht, dass die genau das so zahlen müssen, wie sie es auch demoliert haben. Das ist echt das Letzte. Ja, ich hätte ja gedacht, dass sie Flatterband drumherum bauen. Also, dass sie so schnell reagiert haben. Ja, was heißt schnell, ist jetzt Sonntag. Aber dass sie so fix reagiert haben und alles, was da nur noch so hängt und übersteht, abgesägt haben und wirklich Bauzaun drumherum. Also ich hätte auch gedacht, das ist schon eine andere Nummer. Ja, hätte ich auch gedacht. Und das finde ich gut. Dass ja, sie können noch, genau, sie können noch in den Sand. Sie können noch ein bisschen auf den Babyschaukeln schaukeln. Was ist das? Dieses Schwungbrett haben sie noch. Die Seilbahn haben sie noch und die Rutsche haben sie noch. Ja, ja, und da lässt natürlich auch einer seinen Hund drauf laufen jetzt. So muss das sein. Tja. Ja gut, ich meine, die sind auch neugierig. Ne? Die sind ähnlich neugierig wie wir. Die wollen sich das auch angucken. Der Faktencheck. Wenigstens an der Leine. Wenigstens an der Leine, ja. Solange sie da nicht hinkacken lassen, geht's ja. Aber so ist es. Ja, das zum Thema Spielplatz. Das Hundefangen ist auf dem gesamten Spielplatz verboten. Okay. Was? Auf dem gesamten Spielplatz verboten. Hunde? Ja. Ja, ja. Fotografieren, glaube ich, auch. Irgendwie sowas. Aber ist mir jetzt ja auch egal. Das heißt doch wenigstens noch Spielplatz. Ja, auf, also darauf steht es ja Waldspielplatz sogar. Mhm. Also Waldspielplatz. Und in der Zeitung schrieben sie Abenteuerspielplatz. Das ist ja früher, ne? Ja, das war ja beim Aufbau. Aber ja. Heutzutage auch mehr Sicherheit bei den Abenteuern. Ich weiß gar nicht. Also der Bau dieses Parks mit diesem ganzen Drumherum und so, ne? Auch dieser Spielplatz, der stand, jetzt müsste ich mal rechnen, 80, 81. Also so alt ist der schon. Aha. Wie gesagt, den Trimpfad gab es. Mhm. Und der Abenteuerspielplatz, der wurde dann irgendwann gebaut. Ich glaube auch hier im Rahmen, als dieser Park hier gebaut wurde, weil den gab es ja auch damals noch nicht. Und da haben wir, also ein Freund von mir, damaliger, und ich, wir waren oft mit den Fahrrädern hier und haben dann von dem einen Wasserloch so einen Graben gebaut zum nächsten Wasserloch und haben dann da Wasser reinlaufen lassen, kleine Staus, weil wenn es geregnet hatte, konntest du da halt eine Menge spielen. Da war noch nichts angelegt. Da gab es gerade mal als Planung diesen Teich und die Minigolfanlage, aber die standen da auch noch nicht. Also ich denke, da kommen wir gut hin. 80, 81, sowas in der Kante, tippe ich jetzt mal. Was bedeutet 45 Jahre, ne? Man kann ja mal die KI fragen. Die weiß das bestimmt. Ja, das ist die Frage, was so eine KI dazu sagt, wenn man sie denn fragt, seit wann es hier diesen Abenteuerspielplatz gibt. Oder was sie sich dann zusammenlügt. Vielleicht steht ja auch irgendwas in der Wikipedia, keine Ahnung. Kann ich jetzt gleich mal eruieren. Und bis dahin sage ich mal Tschüss. Hier vom Live-Faktencheck. Dann frage ich doch mal ChatGPT. Wann wurde der Abenteuerspielplatz in Lindlar, NRW gebaut? Antwort: Der Abenteuerspielplatz im Freizeitpark Lindlar in Klammern Nordrhein-Westfalen wurde zusammen mit dem Freizeitpark Lindlar gebaut, der von 1980 an errichtet und im Mai 1982 offiziell eröffnet wurde. In Klammern. Mit Schwimmbad, Minigolf, Abenteuerspielplatz und weiteren Freizeiteinrichtungen. Quelle Wikipedia. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Aha, da steht's also auch. In der Wikipedia, er wurde von 1980 an errichtet, im Mai 82 eingeweiht. Dort befinden sich ein Schwimmbad, eine Minigolfanlage, ein Abenteuerspielplatz, eine Teichanlage, ein Skatepark, verschiedene Sportanlagen, Spielgeräte für Kleinkinder. Im Mittelpunkt des Parks steht ein Brunnen aus Linterer Grauwacke, einem Sedimentgestein. Auf einem parkeigenen Konzertplatz werden von Mai bis September in unregelmäßigen Abständen sonntags kostenlose Freiluftkonzerte gegeben. Wege und Zugänge sind behindertengerecht angelegt. Naja, so weit, so nett. Das Schwimmbad gibt's natürlich schon viel, viel länger. Das wurde gebaut, als ich ein Schulkind war. Auf jeden Fall war ich da mit meiner Mutter sehr oft schwimmen und hab da auch schwimmen gelernt. Also, es gab es schon. Und liebes ChatGPT, in Klammern mit Schwimmbad, Minigolf-Abenteuerspielplatz, also mit Schwimmbad, nee, dit stimmt so nicht. Dann hoffen wir mal, dass man den oder die Täter fasst. Wer in der Nacht zu Donnerstag, dem 15.01. in Lindlar im Bereich des Bolzenbacher Kreuzes oder des Abenteuerspielplatzes Auffälliges beobachtet oder in der Nacht einen Radlader gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei melden. Einen Tag später oder zwei, ich weiß es nicht genau, sagte mir ein Bekannter bei einem Geocaching-Stammtisch, dass es in Radio Berg die Info gegeben hätte, dass man den Radlader in Hartegasse gefunden hätte. Tja, mehr weiß ich auch nicht. Stattdessen gibt es aber etwas nicht mehr ganz so Neues vom Zutzler. Gezenzi, bringst mir noch ein Maß? Der Zutzler ist ja der Ansicht, größere Einheiten seien erfolgreicher als kleine. Deswegen muss Deutschland neu geordnet werden. Föderalismus ja, aber größere Bundesländer müssten her und dickere Bretteln gebohrt werden. Wie auch immer. Die Idee ist ja gar nicht so blöd. Nur braucht's halt konkret nur ein Bundesland und das heißt dann Deutschland. Und daneben ist das andere Frankreich und dann dies Österreich und dann packt man derer Bundesländer in die Bundesrepublik Europa und plötzlich sind wir wer. Also, wir sind wir, die Vereinigten Länder Europa. Blöd nur, König wird der Zutzler nicht. Also, ferner ist blöd. Wer dann teuerin das Sorgen hat, weiß man nicht. Bei derer Umständen könnte der Habeck ja möglicher was. Wobei der Zutzler dann mutmaßlich freiwillig den Starnberger See, also Vorbilder soll es ja geben haben. Und mit dieser Bombenutopie endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 250 vom 23.01.2026. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Geil, oder? Das ist sowas von geil, der Sound. Oh, wie der dröhnt, wie der lärmt. Ja, sowas von geil, geil, geil, geil, geil.